Für mich ist da nichts drin. Wenn ihre Großprojekte keiner haben will, dann kaufen sie Politiker und alle halten still. Das ist doch völlig.